Deutschlandfunk, Studiozeit. Dieses Drama ist 1944 im Heft 2 der Zeitschrift Message in Paris veröffentlicht worden und 1945 in Buchform bei Gallimard erschienen. Es wurde am 14. Mai 1944 bei Michel Leiris unter Leitung von Albert Camus öffentlich vorgelesen, wobei die Rollen wie folgt verteilt waren. Sani Aubier. Die Torte. Simone de Beauvoir. Die Cousine. Dora Maar. Die magere Angst. Die fette Angst. Germaine Hunier. Michel Leiris. Der Plumpfuß. Louise Leiris. Die beiden Bonbons. Jean-Paul Sartre. Das Bonbon. Raymond Queneau. Die Zwiebel. Jacques Post. Das Schweigen. Jean Aubier. Die Gardinen. Wie man Wünsche beim Schwanz packt. Ein Drama in 6 Akten von Pablo Picasso. Deutsch Paul Celan. Für den Funk eingerichtet von Ulrich Raschke, Matthias Sparlinger und Klaus Villinger. Paris. Dienstag, den 17. Januar 1941. So, jetzt aber Spaß beiseite. Wir haben ausgiebig Silvester, Zwiebel. Wir sind jetzt so weit, dass wir dem Cousinchen die Wahrheit ins Gesicht sagen können. Unsere Krebsehe hat eben ihre Ursachen oder ihre Folgen. Darüber sollten wir uns ein für alle Mal Klarheit verschaffen. Wer Runzeln und verdreckte Sohlen hat, braucht sich deswegen vor dem Herrenreiter nicht zu verstecken. Und wenn er noch so viel auf Anstand hat. Moment mal, bitte. Hat keinen Sinn. So beruhigt euch doch endlich ein bisschen und lasst mich mal zu Wort kommen. Ja. Schön. Schön, meinetwegen. Was ich sagen wollte. Wenn wir uns über den Preis für die Möbel und die Miete für die Villa endlich einig werden wollen, so müssen wir das Schweigen im schönsten Einvernehmen ausziehen und in die Suppe tun. Und zwar sofort. Übrigens beginnt die Suppe in geradezu rasendem Tempo kalt zu werden. Ich bitte ums Wort. Wollt ihr endlich still sein? Zunächst einmal ist die Wahl besagten Hotels als Treffpunkt und etwaiger öffentlicher Turnierplatz noch nicht getroffen. Also müssen wir vor allem die Streubehärchen dieses noch recht unbestimmten Themas mikroskopisch untersuchen, und zwar parzellenweise. Versteckt euch doch nicht so geschickt hinter dem Hintern dieser Geschichte, die für uns so wichtig ist und die uns so viel Kummer bereitet. Wenn wir uns alle ins Zeug legen, Potzprügelstock, dann schneiden wir danach schon die richtige Form heraus. So eine Hitze, Herrgott, Sakrament. Ich hab schon Kohle nachgelegt, aber warum wird's deshalb doch nicht so ein Dreck? Morgen muss der Kamin gefegt werden, er raucht nämlich. Am besten lässt man nächstes Jahr einen jüngeren bauen. Dann gibt's auch keine Mäuse und keine Küchenschaben mehr. Also was mich betrifft, ich bin für Zentralheizung, das macht weniger Schmutz. So eine lange Weile. Sei still, wir sind hier nur auf Besuch. In die Klappe mit euch. In die Klappe. Wisst ihr überhaupt, wie spät es ist? Viertel nach zwei. Zweite Szene. Unterleib. Zweiter Akt. Ein Flur im Hotel zum Unrat. Vor den Zimmertüren die sich vor Schmerz zusammenkrampfenden Beine eines jeden Gastes. Warte, ich seh dich. Ich seh dich auch. Ich seh dich, Schelmin. Tadellos ist dein Bein und schön gedrechselt dein Nabel. Und deine Taille ist dünn, deine Tuttelchen sind vollkommen und deine Augenbrauen zum Verrücktwerden. Dein Mund ist ein Nest voller Blumen. Und deine Hüften sind ein Sofa und dein Bauch ist ein Klappsitz in der Loge, aus der man den Stierkämpfen zusieht. Und dein Popochen schmeckt wie mein Leibgericht. Und deine Arme sind eine Haifischflossensuppe. Und dein Schwalbennest ist die Glut einer Suppe aus Schwalbennestern. Mein Kleines, mein Entelein, mein Wölfchen. Ich bin verrückt, verrückt nach dir. Alte Hure, kleines Luder. Wo vermeinen Sie sich eigentlich zu befinden, Verehrtester? Zu Hause oder im Bordell? Wenn das so weitergeht, höre ich auf, mich zu waschen. Und gehe. Meine Seife? Wo ist meine Lampenkönig? Die Schelmen. Jawohl, Schelmen. Ach, wie sie duftet. Ach, diese Seife, wie sie duftet. Warte nur, ich will dich gleich beduften. Schönes Kind, soll ich dich mal frottieren? Oh, oh, oh. Ah! Wenn ich mir das so richtig überlege, nichts geht über Hammelragout. Wobei ich allerdings meiner noch größeren Vorliebe für Rindfleisch mit Zwiebel- oder Burgundersoße durchaus eingedenk bleibe. Zu verspeisen vornehmlich an Tagen schneeerfüllter Glückseligkeit. Zubereiten muss es natürlich meine peinlich genaue, meine bedachtsame, meine mir slawisch-sklavisch ergebene spanisch-maurische, aber auch eiweißharnende Köchin. Meine von schön verteilten Küchendüften durchwehte, mir dienende Gebieterin. Sieht man von ihren pech- und leimtriefenden Betrachtungen ab. So gibt es nichts, was ihrem Blick und dem Fleisch gleichkäme, dass sie über der Gelassenheit ihrer königlichen Bewegungen kleinhackt. All das ist beim Mahlen nichts anderes als der mit Süßem versetzte Stachel der Begierde. Das hochgeschürzte Hemd der Schönheit. Ihr verbrämter, an ihrem Mieder vor Anker gegangener Charme. Ihre wellenschlagenden Reize, sie beuteln den Goldstaub ihres Blickes in allen Eckchen und Winkelchen des Ausgusses, der da stinket von der Wäsche, die sie zum Trocknen ausgebreitet hat vor dem Fenster ihres am Wetzstein des Haarschopfs scharf geschliffenen Blickes. So kommt sie, aus dem frischen Ei ihrer Nacktheit geschlüpft, gestrafft, im Galopp ihrer Liebe wie ein Morgengespinst über die Hürde gesprungen und sinkt keuchend aufs Bett. Ich lege mein Ohr an das Ohr der Stille. Ich sehe ihr zu, wie sie die Augen schließt und den Duft ihrer Liebkosungen verströmen lässt und entzünde mit dem Streichholz ihres Zurufs, die Kerzen der Sünde. Die elektrische Kochmaschine hat ein dickes Fell. Herein! Schön behaglich hast du es, Plumpfuß. Und dieser herrliche Geruch von gebratenem Frischling. Gute Nacht. Ich bin schon wieder fort. Eben ging ich über die Seufzerbrücke. Da war noch Licht bei dir. Und so bringe ich dir dein Lotterielos. Heute Abend ist Ziehung. Danke sehr, Bonbon. Hier ist das Geld dafür. Das Glück in aller Früh sucht es einen heim bei Biskotten und süßen Sauerfeigen. Noch so ein Tag und ich bin ruhmbedrängt. Diese Kälte. Ein Glas Wasser gefällig, das heizt die Gedärme ein. Hm? Die Sache mit dem Haus, das dazu vermieten ist, will mir nicht aus dem Kopf. Wenn du wüsstest, wie mir dabei zumut ist. Über Preis und Abgaben haben wir uns mit diesem Dickwanst von Eigentümer ja geeinigt. Aber die Hexe von gegenüber, diese Nachbarin, die macht mir Sorgen. Mit ihrer Katze nämlich. Fortwährend schleicht die mir um den Mäusekäfig herum. Und eines Tages kommt dann das Biest und macht meinen Mäusen den Gar aus. Und die brauche ich ja, um meine exotischen Fische zu füttern. Um die Sache abzukürzen, nimmst du einfach eine tote Maus und befestigst sie an einen soliden Angelhaken. Dann lässt du die Schnur hinunterhängen, legst dich hin und wartest, bis die dicke Mieze angebissen hat. So dann abmurksen, abhäuten, über und über mit Federn bedecken und dem Viech beibringen, was Gesang ist. Und wie man Uhren repariert. Hernach braten und eine Kräuterbrühe kochen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ist die Katze tot? Und kommt die, die ich liebe, um mir ein frohes Jahr zu wünschen? So leuchtet das Haus wie eine Laterne auf. Und alle Geigen und Gitarrenseiten bersten vor lauter Jubel und Festlichkeit. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Wahnsinnig sind sie, diese Männer! Die Schleierschärpe, die von den Wimpern der Jalousien herabhängt, wischt die rötlichen Wolken am apfelfarbenen Spiegel des Himmels, der jetzt vor deinem Fenster erwacht. Aber nun muss ich schnell ins Wirtshaus rüber. Denn da treibt noch eine Spur Schokoladenbraun ihr Wesen im Kaffeeschwarz. Ich hole sie mir heraus mit meinen Krallen da. Vielmals guten Morgen heute früh. Bis morgen Abend, also, bis gleich, nach mir. Schön wie der Morgenstern. Ein mit Wasserfarben auf eine Perle gemalter Traum. Seine Haare sind kunstvoll verschlungen wie die Arabesken in den Hallen der Alhambra. Und die Farbe seiner Haut hat den Silberton der Glocke, die meinen liebeserfüllten Ohren den Abendtango erklingen lässt. Das Licht von 1000 brennenden Glühbirnen durchstrahlt seinen Körper. Von allen Wohlgerüchen Arabiens gebauscht ist seine Hose. Durchscheinendes Pfirsich- und Pistazieneis sind seine Hände. In den Austern seiner Augen liegen hängende Gärten beschlossen. Offenen Mauls hängen sie an der Rede seiner Blicke. So mild ist das Licht, dass es die ihn umstrahlende Knoblauchfarbe auf seiner Brust verbreitert, dass die Vogelstimmen daran kleben bleiben wie der Tintenfisch am Mast der Brigantine, die als sein Ebenbild mein wellenschlagendes Blut befährt. Eine Nummer mit ihm machen, ohne dass er es merkt, das wäre was. Ich liebe ihn. In Châteauroux habe ich mal einen Herrn kennengelernt, so einen gebrillten Architekten, der mich aushalten wollte. Sehr vornehm, der Herr, und reich obendrein, ließ nie zu, dass ich das Essen bezahlte. Abends, so zwischen 7 und 8, immer beim Aperitif im Corso-Café. Hat mir auch beigebracht, wie man Seezungen tranchiert. Später ist er abgereist nach Hause und für immer. Auf irgendein altehrwürdiges Schloss begab er sich. Also ich finde, wie er so daliegt am Boden und schläft, sieht er ihm ähnlich. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Au! Au! Die das Flitterwerk der Jalousien durchbrechenden Sonnengeißeln beginnen die um den Plumpfuß herumsitzenden Frauen, die Magere und die fette Angst, die Cousine und die Torte auszupeitschen. Markknochen, Welt, Eisschollen. Angesichts dieser Unheilsszene lösen die Gardinen ihren Faltenwurf und lassen ihren Unmut hinter dem weit auseinandergefalteten Tuch erstarren. 2800! Ihr werdet sehen! Vorbei die Elendstanz! Und alles aus! Ich bin der Herr von... Vom großen Los! Furcht vor der wechselnden Laune der Liebe. Schrullen und Kapriolen der Wut. Deckel über dem Azur, der aus den Algen aufsteigt. Und ihr Kleid bedeckt, das von den Eiderpfützen der plötzlich neben mir liegenden Frau gestärkte, fleischbesetzte Kleid. Gurgelwasser, gemischt aus dem geschmolzenen Metall ihres Haars, das die Lust, übermannt zu sein, hinaus schreit. Würfelspiel mit Kristallen, die sich tief in die zerronnene Butter zweideutiger Gesten einbohren. Im Mondkalender ihrer im Gestrüpp hängen gebliebenen Falten. Kalender ihrer Falten. Steht das Wort zu lesen, dem der Buchstabe nun folgt. Vom triefenden Harz ihrer gelassenen Gesten gestörte, ohrenbetäubende Harmonie des überrumpelten Schweigens. Vom Widerschein ihrer auf windoffene Spiegel gemalten Grimassen wird ihrem herben Blut sein Arom zuteil. Die Speichelstrahlen der Sonne hämmern auf die Linien der für schweres Geld erworbenen Zeichnung herab. Das tintige Schwarz, das sie umgibt, stößt nun bis in die Begierde. Das tintige Schwarz, das sie umgibt, stößt nun bis in die Spitze der Begierde. Stößt nun bis in die Nadelspitze der Begierde, sie zu besitzen, vor. Dort entfaltet es seine volle Kraft und wendet, um an sie heranzukommen, sämtliche Mittel an. Sämtliche verbotenen Mittel an. Ich will mein Glück versuchen. Und wenn ich sie dabei auch tot in die Arme schließen sollte, tot, aufgeblüht und von Sinnen. Guten Tag und guten Abend. Ich bringe die Orgie. Ich bin ganz nackt und vergehe vor Durst. Bringen Sie mir eine Tasse Tee und Honigschnitten dazu? Na, so tummeln Sie sich doch. Ich habe Hunger wie ein Wolf und komme um vor Hitze. Darf ich es mir inzwischen bequem machen? Und jetzt noch rasch einen mottenzerfressenen Zottelpelz zum Zudecken. Zuerst aber einen Kuss auf den Mund. Und dann dahin und dorthin und überall hin. Oh, bin ich aber verliebt in Sie. Dass ich so splitternackt und in Pantoffeln daherkomme, um Ihnen guten Tag zu sagen. Und Sie zu überzeugen, dass auch Sie in mich verliebt sind. Ja, und dass Sie es kaum erwarten können, dass ich mich an Sie kuschle und Ihre winzig kleine Geliebte bin. Oh. Und zugleich auch die unumschränkte Herrin über meine Gedanken an Sie. Sie zärtlichster Anbeter meiner Reize, der Sie zu sein scheinen. So genieren Sie sich doch nicht so. So geben Sie mir doch einen Kuss. Ja. Und noch einen tausend und... Oh, gehen Sie. Gehen Sie und bringen Sie mir Tee. Inzwischen will ich mir das lästige kleine Hühnerauge an der kleinen Zehe entfernen. Ja, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Sie haben aber eine nette Art des Besitzergreifens. Ich bin ja über und über mit Schnee bedeckt. Und oh, ich zittere vor Kälte. Oh. So bringen Sie mir doch rasch einen Ziegel, ja? Kein Wasser in der Leitung, kein Tee, kein Zucker, weder Tasse noch Untertasse, kein Löffel, kein Glas, kein Brot und kein Eingemachtes dazu. Dafür aber eine nette Überraschung. Hier unterm Arm mein Roman. Und von besagtem Schinken will ich jetzt ein paar dicke Scheiben abschneiden, die ich mit Ihrer Erlaubnis Ihrem Kopf einzuverleiben gedenke. sofern Sie gewillt sind, mir während der paar Nachtjahre, die wir zwischen heute Morgen und heute Mittag sorglos miteinander verbringen dürfen, aufmerksam zuzuhören. Ja. Hier. Zunächst Seite 380.000, die meines Erachtens ernsthaftestes Interesse verdient. Der Geruch, den das bereits von vornherein feststehende Faktum der Erzählung um sich her verbreitet, legt der hierzu bestimmten handelnden Person keinerlei Zurückhaltung auf. Im Angesicht unserer Ehegattin und im Beisein eines Notars verbürgen wir uns in unserer Eigenschaft als einzig Verantwortliche sowie als achtbarer Urheber bekannte Person nur für den präzisen Fall einer infolge übermäßiger Beunruhigung erfolgenden tödlichen Beeinträchtigung der Teilansicht des sich bei Tische befindenden Subjekts. Unter der Voraussetzung allerdings, dass selbiges hierbei mit vollem Erfolg das Bleilot der komplizierten Maschine beschimpft. Die, koste es, was es wolle, die exakten Gegebenheiten des von anderen bereits durchexperimentierten Falles ermittelt. Und zwar im Gegensatz zu den erhellenden Gesichtspunkten, welche mit dem Gewicht der innewohnenden Präzisionen zu belasten sind. Mhm. Und hier, der Waffenballsaal war bis an den Rand gefüllt mit dem Zucker und dem Salzwasser des Schönsten und Besten der erlesenen Gesellschaft, die der vollzogenen Tatsache gegenüber saß. Diese wiederum war übersät mit den goldkäferfarbenen Federn der Kinder, die als zu spät gekommene und wurmstichige Tränen über die Mühlen geworfen waren. Hm? Der Uhr auf dem Kirchturm des Regiments blieben die Winkel der mitten um den Leib gefassten Sonnenuhr völlig gleichgültig. Die Schnäbelei der Raben, die das Zahnrad der Knöpfe an- und abnähenden Maschine schlagen, bringt so wenig Bewegung. Schaut! Was wir euch da bringen! Ausgerechnet jetzt die Cousine und die Zwiebel. Wir sind gerade so schön mittendrin. Und da kommt ihr mit euren dreckigen Krevetten daher. Was sollen wir bloß mit euren Krevetten anfangen? Rosa Krevetten. Die schönen großen. Und das nennt ihr dreckige Krevetten? Was hat man davon, wenn man nett zu euch ist und an euch denkt? Angeschnauzt wird man zum Dank. Ich jedenfalls. Merk mir's fürs nächste Mal. Ja, aber es kann doch vorkommen. Hör mal. Törtchen. Mhm. Ich begebe mich jetzt stracks zu deiner Mutter und erzähle ihr alles. Was ihr allerhand. Splitternackt bei einem Herrn Schriftsteller und Dichter. Splitternackt, aber mit Strümpfen an den Beinen. Literarischer und perverser geht's ja kaum. Aber von einer Venus oder Muse ist da ja keine Spur und schon gar nicht von einem jungen Mädchen, das etwas auf sich hält. Was sie wohl dazu sagen wird, deine Mutter, wenn sie heute Abend beim Wäschewaschen erfährt, wohin du in deiner beklagenswerten Schamlosigkeit geraten bist. In die Kloake von Plumpfussens Künstleratelier, von geilen Gelüsten getrieben. Cousine! Das geht zu weit. Das geht über die Regel. Apropos, hättest du vielleicht ein Stückchen Watte oder kannst du mir ein Taschentuch leihen? Ich mache mich zurecht und gehe. Nach Hause gehe ich. Dieser Mann da ist tatsächlich ein perverses, raffiniertes Schwein. Jetzt ist sie fort. Hört mich also an, das Mädchen ist verrückt. Eine nette Sache will sie uns da einfädeln mit ihren Prinzesschenmanieren. Ich liebe sie natürlich und sie gefällt mir auch. Aber bevor ich aus ihr meine Frau, meine Muse oder gar meine Venus mache, will noch ein langes und breites durchgekämmt sein. Ihre Schönheit reizt mich und ihr Geruch macht mich ganz närrisch, das gebe ich zu. Aber ihre Art zu essen und sich anzuziehen und diese manierlichen Manieren, die sie hat, das alles ist zum Kotzen so. Und jetzt sagt ihr mir, was ihr davon denkt. Aufrichtig, ich bin gespannt. Cousine? Was hältst du denn davon? Ich kenne sie durch und durch, deine Freundin. In der Schule haben wir mehrere Jahre nebeneinander gesessen. Ihr Betragen war ein Beispiel für uns alle. Dass sie so viel Pickel hatte, war natürlich nicht ihre Schuld. Das kam vom Mangel an Fettstoffen und vom sich gehen lassen. Das Mädchen war ja seinen Instinkten völlig preisgegeben. Süß fand ich sie damals, wie eine Lakritzenstange. Heute ist sie ein ausgewachsenes, bildhübsches Mädel, das muss man ihr lassen. Eine Sommernacht ist ihr Leib. Lichterfüllt und duftend von Sternen und Jasmin. Sie gefällt dir also, Plumpfuß. Schön, das ist deine Angelegenheit. Wenn sie dir gefällt, ist alles in Ordnung. Dein ist das Glück und dein die Schererei. Glück auf, ihr habt meinen Segen. Komm, Cousine, wir gehen jetzt. Also, Plumpfuß, nichts für ungut. Und vergiss nicht, dass zu den Krevetten ein großes Stück Speckschwarte gehört. Und außerdem Petersilie und ein Glas Eselsmilch. Na, Plumpfuß. Auf 33 lange Rentenjahre blicken Sie jetzt zurück, die Demoiselle von Avignon. Was denn? Sie sind schon fort? Ohne auch nur ein Wort? Oh. Haben sich einfach davon gemacht, die Herrschaften. Wenn du es wissen willst, sie ekeln mich an. Ich liebe nur dich allein. Aber du musst auch schön artig sein, mein plumpes Test. In meiner zerschlissenen... Jetzt, wo ich wirklich keusch bin, will ich schnell meine Brüste als Leuchtreklame heraushängen, damit sie jeder in Reichweite hat. Und dann muss ich in die städtischen Markt fallen, um meine Liebesbutter zu schlagen. Sonnenlichts. Sechster Akt. Der Brand meiner krankhaften Leidenschaften schürt die Wunde meiner Frostbeulen. Den das am Goldsaum des Regenbogens etablierte Prisma es angetan hat, das nun als Konfetti verdunstet. Die 40 Groschen Pralinentüte, die ich gestern für Plumpfuß gekauft habe, verbrennt mir die Hände. Die Liebe, die Eiterfistel in meinem Herzen, spielt zwischen den Federn ihrer Schwingen mit Murmeln. Wir wollen unsere Suppe kochen. Ein halbes Viertelchen Melone, dazu Palmöl, Zitrone, Bohnen, Salz, Essig, Brotkrume. Bei kleinem Feuer kochen. Von Zeit zu Zeit eine schmachtende Seele aus dem Fegefeuer hervorholen. Abkühlen lassen. Sodann in einer Auflage von 1000 Exemplaren auf handgeschöpftem Bütten drucken. Und das Eis rechtzeitig gefrieren lassen, um es dem Seepolypen vorsetzen zu können. Schwester! Schwester, so komm doch endlich! Komm und hilf mir den Tisch decken und die beschmutzte Wäsche falten. Tummel dich, Schwester! Die Suppe ist inzwischen so kalt geworden, dass sie auf dem Spiegel Sprünge bekommt. Den ganzen lieben Suppennachmittag habe ich damit zugebracht, Geschichten zu erfinden. Wenn du dir das schön geordnete Bouquet Skelettfeilchen für zuletzt aufhebst, flüstert sie dir diese Geschichten ins Ohr. Ich komme von weit her und bin noch ganz geblendet von der Engelsgeduld, mit der ich dem Leichenwagen der Karpfensprünge gefolgt bin, die der dicke Färbermeister, der immer so genau nachrechnet, zu meinen Füßen niederlegen wollte. Die Sonne. Die Liebe. Wie schön du bist. Als ich heute Morgen die Kloake unseres Hauses verließ, da habe ich sogleich, ich war kaum zwei Schritte vom Gitter entfernt, die groben Nagelschuhe von den Flügeln gezogen und bin in die zugefrorene Pfütze meines Kummers gesprungen und ließ mich von den Wellen forttragen. Ich lag auf dem Rücken, langgestreckt auf dem Schmutz dieses Wassers und hielt den Mund so lang wie möglich offen, um meine Tränen auffangen zu können. Auch meine geschlossenen Augen haben den Kranz dieses anhaltenden Blütenregens empfangen. Zu Tisch, bitte. Oh. Es lebe die Freude, die Liebe und der Frühling. So, jetzt schneid den Braten vor und lass dir das Ganze ordentlich schmecken. Vorbei, der grausige Spuk. Er winkt uns schon sein Lebewohl zu. Und die Muscheln da klappern ja auch schon mit den Zähnen. Einen solchen Schrecken haben ihnen die eisigen Ohren der Langeweile angejagt. Zu wenig Salz und Pfeffer hat er, dieser Brei. Meine Tante hatte einen Kanarienvogel, der konnte nächtelang alte Trinklieder singen. Ich, Ich nehme noch einmal vom Stör. Der scharfe, erotische Geruch dieser Speisen hält nämlich meinen depravierten Geschmack für gewürzte und rohe Gerichte in Atem. Schau, wer da hereingelaufen kommt. Da scheint jemand drin zu sein, der herein will. Der Briefträger vielleicht? Nein, der nicht, sondern die Torte. Na, so komm doch endlich herein und iss mit uns. Du musst aber glücklich sein. Na, wie geht's denn dem Plumpfuß? Heute Morgen war die Zwiebel da, kreideweiß und völlig außer Rand und Band, schrecklich schmutzig und blessiert und mit einer Lanze in der Stirn und aufgelöst in Tränen. Wir haben sie verbunden und getröstet, so gut wir konnten. Völlig zerschunden war sie und blutüberströmt und schrie dabei wie eine Verrückte. Lauter wirres Zeug. Wisst ihr, ich bin der Liebe begegnet. Oh. Sie hat zerschundene Knie und geht betteln von Tür zu Tür. Keinen Groschen hat sie in der Tasche und sucht eine Stelle als Schaffnerin in einem Vorstadtautobus. Ach, traurig, traurig. Wenn es ihr aber zustatten kommt, dreht sie sich um und sticht. Plumpfuß hat mir was antun wollen und ist dabei selbst in die Schlinge gegangen. Schaut mich doch an. Voller Brandblasen bin ich. Was hat man davon, wenn man zu lange in der Sonne liegt? Die Liebe, die Liebe. Wechselt mir bitte das 5-Franc-Stück da in Dollar um. Nee, die Kleingeldbrösel könnt ihr behalten. Auf Wiedersehen. Auf Nimmerwiedersehen. Herzlichen Glückwunsch. Guten Abend, schönen guten Tag. Schön und intelligent ist sie, aber ein bisschen komisch. Das nimmt alles kein gutes Ende. Rufen wir doch alle diese Leute noch mal. Du, Zwiebel, komm jetzt näher. Du hast Anrecht auf 6 Stühle. Du bist im Salon. Hier sind sie. Danke, meine Damen. Und du, Plumpfuß, wenn du jetzt meine Frage beantwortest, dann bekommst du die Hängelampe aus dem Esszimmer geschenkt. Also, wie viel macht 4 und 4? Viel zu viel und nicht genug. Ausgezeichnet! Bonbon, wonach riecht das denn? Ausgezeichnet, kapiert. Hier, diese Schachtel Plumpfuß, die Schreibfedern sind für dich. Viel Glück. Lass jetzt deine Rechnung sehen. Ich habe 600 Liter Milch in meinen Saututteln. Schinken, Fettdarm, Wurstgekräuse, Blutwurst, Ragout in den Haaren und außerdem violettes Zahnfleisch, Zucker im Urin und in meinen gichtigen Händen Eiweiß in rauen Mengen, kavernöse Knochen, Galle, allerlei Schanker und Geschwüre, Skrofeln, von Eibisch und Honig verzerrte Lippen. Sauber und dezent gekleidet weiß ich die lächerlichen Toiletten, die man mir schenkt, mit Eleganz zu tragen. Ich bin Mutter und untadeliges Freudenmädchen und kann auch Rumba tanzen. Du bekommst eine Petroleumlampe und eine Angelrute. Vorher aber musst du mit uns allen tanzen. Streuen wir den Reispuder der Engel auf die abgenutzten Bettlaken. Und wälzen wir die Matratzen durchs Brombeergestrüpp. Alle Laternen umsteckt. Und mit aller Kraft die Taubenschwärme gegen die Gewehrkugeln geschleudert. Und in allen zerbombten Häusern die Schlüssel 2-mal im Schloss herumgedreht. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Niemand. Sie hörten »Wie man Wünsche beim Schwanz backt«, ein Drama von Pablo Picasso in der Übersetzung von Paul Celan. Es sprachen Manfred Krug, Jutta Wirschatz, Johanna Liebeneyer, Peter Lieck, Hildegard Dietl, Elisabeth Schwarz, Michael Habeck und Walter Kreie. Bearbeitung Ulrike Raschke, Komposition Matthias Sparlinger, Regie Klaus Fillinger. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks 1980. Hören Sie jetzt bis zu den Nachrichten Juliette Gréco mit Chansons von Jacques Prévert. Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées. Mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un, et quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer, aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, ouais, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Boulevard de la Chapelle, où passe le métro aérien. Il y a des filles très belles et beaucoup de vauriens. Les clochards affamés s'endorment sur les bancs. Et de vieilles poupées font encore le tapin à 65 ans. Au jour et le jour, à la nuit, la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile? Moi je ne l'ai jamais vue. Elle doit être trop belle pour le premier venu. Au jour et le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. c'est une drôle d'étoile, c'est une triste vie. Boulevard Richard le Noir, j'ai rencontré Richard le Blanc. Il était pâle comme l'ivoire et perdait tout son sang. Tire-toi d'ici, tire-toi d'ici. Voilà ce qu'il m'a dit. Les flics viennent de passer, histoire de se réchauffer. Il a monté à ses années. Au jour le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Boulevard des Italiens, j'ai rencontré un Espagnol. Devant chez Dupont, tout est bon après la fermeture. Il fouillait les ordures pour trouver un crouton. Encore un sale youpin, dit un monsieur très bien, qui vient manger notre pain. Au jour le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile? Moi je ne l'ai jamais vue. Elle doit être trop belle pour le premier venu. Au jour le jour, à la nuit, à la belle étoile, comme ça que je vis. C'est une drôle d'étoile, c'est une triste vie. S'aiment, s'embrassent debout contre les portes de la nuit, et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne, et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit. Excitant la rage des passants, leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne, ils sont ailleurs, bien plus.